Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist, wegen des Feiertages am Donnerstag. Schön, dass ihr da seid. Wie immer montags eine offene Runde, eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Manuel und der Manuel ist 40. Guten Morgen, Manuel. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du an, Manuel? Erstmal schön, dass ich da bin. Ich habe es vor Ostern schon mal probiert. Vielen Herzlich Dank, willkommen. Dass ich sprechen darf. Freut mich. Ja, bei mir ist so eine Mischung aus Job, Finanz und Wohnung. Kernpunkt bei mir ist wohl Wohnung. Ich habe eine Eigenbedarfskündigung erhalten von meiner Vermieterin, die leider mit im Haus wohnt. Man hat sich letztes Jahr gütlich geeinigt vor Gericht, dass ich zum 30.04. ausziehen muss. Habe im Moment leider noch keine Wohnung gefunden. Und meine Vermieterin, die im Haus wohnt, lässt mich das spüren, dass ich absolut unerwünscht bin und lässt keine Schikane aus, um mir das Leben hier drin sehr, sehr schwer zu machen. Was macht sie denn? Ja gut, das fing an, als sie die Eigenbedarfskündigung geschrieben hat, gegen die Türboller, nachts Sturmklingeln, massiven Rufmord, begeht sie Sachbeschädigung. Also sie lässt nichts aus, um meinen Namen schlecht zu machen. Wie groß ist das Haus? In dem Haus hier in dem Eingang sind 4 Parteien, das sind aber 2 Eingänge zusammen, das sind insgesamt 8 Wohnungen und ihr gehört das gesamte Ding. Mhm. Also sie ist sehr vermögend und deswegen spielt sie halt diese Macht, die sie durch das Geld hat, spielt sie damit aus. Warum ist sie scharf auf deine Wohnung? Stimmt das mit dem Eigenbedarf? Sie mag mich nicht. Sie mag mich nicht. Ja. Ich zog damals ein, da habe ich meinen Meister noch gemacht, da war ich noch mit meiner Meisterfortbildung, den habe ich mittlerweile dann beendet und habe keine Stelle gefunden. Ich bin im Moment leider ALG-2-Empfänger, was es mir schwierig macht, auf dem Wohnungsmarkt eine passende Wohnung zu finden. Verstehe. Wie lange hast du da gewohnt? Jetzt sind es fast genau 2 Jahre, also Ende Mai wären es 2 Jahre. Ja. Und diese Einigung auf den oder Kündigung zum 30.04., der ist ja nun rum, der 30.04. Genau. Wann wurde das ausgesprochen? Letztes Jahr im September war der Gütetermin vom Amtsgericht. Und da wurde auch schon der 30.04. festgelegt. Ja. Hattest du da noch Arbeit? Nein. Also zwischendurch mal in diverse Nebenjobs, aber nicht auf sozialversicherungspflichtig. Wie viele Versuche oder was hast du an Versuchen unternommen, seit September letzten Jahres eine Wohnung zu finden? Oh Jürgen, eine Menge. Ich habe davor schon angefangen, schon vor dem Termin, weit vor dem Termin. Ich lese Zeitungen, ich habe Annoncen selber geschaltet im Internet. Ich bin bei ImmoWelt, bei ImmoScout registriert, kriege täglich Anzeigen über Wohnungen. Ich gucke die diverse regionale Zeitungen hier in meiner Stadt durch, ob da was ist. Ich höre mich um. Ich mache das per Mundpropaganda, also ich versuche alles irgendwie, um eine Wohnung zu finden. Und ich bin gemeldet bei Sozialwohnungen bei uns, also Volkswohnung nennt sich das bei uns in der Stadt. Die haben im Moment 7000 Leute auf der Liste, da geht gar nichts. Ich habe mir einen Wohnungsberechtigungsschein geholt, weil ich ein geringes Einkommen habe durch das ALG-2. Das ist schwierig, also die meisten lehnen dich ab, weil ich im Moment wirklich keine Vollzeitstelle habe, dadurch haben die Leute Schiss. Was hast du eigentlich vom Beruf? Ich bin Logistikmeister. Ah ja. Und wie lange jetzt schon arbeitslos? Ja gut, eine Vollzeitstelle suche ich eigentlich, seitdem ich meinen Meister fertig habe. Ich habe den Ende 2014 abgeschlossen. Schwierig. Nochmal zu dieser Frau. Wie reagierst du darauf, wenn sie jetzt so heftig sich verhält dir gegenüber? Machen, was sollst du da machen? Ich habe nur die Möglichkeit, über einen Anwalt zu gehen. Ich habe sie bereits 2 angezeigt, einmal wegen Betrug und einmal wegen Rufmord, weil sie meinen Namen wirklich hier schlecht macht im Ort. Das bringt nichts. Du hast keine Wahl. Du kannst dich mit ihr anlegen letztlich, aber da tue ich mir selber nichts Gutes dabei. Also ziehst du dich halt zurück, frisst es mehr oder weniger in dich rein. Versuchst es über einen Anwalt zu regeln, aber der ist schon sowas von genervt von mir, dass er... Warum ist der von dir genervt? Naja, weil ich versuche das halt vernünftig zu regeln, damit ich keinen Fehler mache. Rufe ihn an und sage, hier, das und das ist vorgefallen, was mach mal? Und ihm ist es zu viel geworden. Mhm. Ihm ist es zu viel geworden, obwohl ich nicht der Aggressor bin. Er weiß es auch, er hat die Frau erlebt vor Gericht. Ja. Letztlich, er weiß, was die für Dinge abzieht. Er hat ja den ganzen Aktentausch gemacht da, die ganzen Schriftsätze. Er weiß, was die... Wie finanzierst du den Anwalt? Bitte? Wie finanzierst du den Anwalt? Über Beratungshilfeschein vom Amtsgericht und dann bei okay. Gütetermin dann über Prozesskostenhilfe, weil es im Moment nicht anders so geht. Nun ist der 30.04. jetzt rum. Was genau. droht dir? Obdachlosigkeit. Wann kann sie dich vor die Tür setzen lassen? Per Amtsbeschluss oder per Polizei oder ich weiß nicht, wie das geht? Sie hat juristisch die Möglichkeit, da kann ich dich gerne aufklären, über einen Anwalt dann einen Gerichtsvollzieher zu beauftragen. Der prüft die Sache. Sie muss das Geld vorstrecken. Das wird sie ungefähr 1500 bis 2000 Euro schätzungsweise kosten. Und der Gerichtsvollzieher muss sich bei mir schriftlich mindestens 3 Wochen vorher anmelden. Mhm. Tag der Zustellung gilt, damit ich die Gelegenheit noch habe, Räumungsschutz zu beantragen. Das heißt, es hängt am seidenen Faden, alles. Es hängt nicht am seidenen Faden, Jürgen. Das ist, die Frau hat Geld. Und die hat schon durchblicken lassen, auch über Familienangehörige, dass sie das tun wird. Und sie lässt mich das jetzt auch heute am 2. Mai schon spüren, dass ich unerwünscht bin. Sie hängt Zettel öffentlich im Hausflur auf, verbreitet Lügen, sagt, ich bin ja nicht mehr willkommen im Haus und so weiter. Hm. Die wird einen Gerichtsvollzieher beauftragen, das weiß ich. Was sagen die anderen Leute, die da auch im Haus wohnen? Die lassen sich von ihr beeinflussen. Das heißt, du hast keinen Verbündeten da? Bitte? Du hast da keinen Verbündeten? Nein, sie hetzt die Leute gegen mich aus. Sie geht zu den Mietern hin und sagt, ihr dürft mit jedem reden, aber mit dem da unten nicht. Wenn ihr mit dem da unten redet, kriegt ihr mit mir Ärger. Mhm. Die Frau hat eine kriminelle Ader. Sie hat in den letzten Jahren 5 oder 6 Leute auf diese Art aus dem Haus geekelt. Was glaubst du denn, warum sie so Schwierigkeiten mit dir hat? Na, zum einen hat sie ein Problem mit mir persönlich, weil ich im Moment halt auf Jobsuche bin. Und das ist für sie was, was nicht geht. Mhm. Verstehe. Die Frau ist 73 Jahre, sie hat viel Geld geerbt, sie hat mehrere Grundstücke, sie ist sehr vermögend. Mhm. Die hat mit Sicherheit schon einiges hinlegen müssen bei ihrem Anwalt, weil ihr Anwalt, die Schriftsätze, der schreibt wirklich jeden Scheiß rein. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mhm. Wenn man das liest, da schluckt man wirklich, da langt man sich wirklich an den Kopf. Aber die hat halt das Geld und da macht er das halt. Und ich habe eben das Geld nicht und deswegen macht sie das nicht. Sie hat mir jetzt auch schon das Wasser abgedreht. Mhm. Also jetzt gehen wir es mit dem Worst Case, dass du wirklich ein paar Wochen dann da vor die Tür gesetzt wirst. Du bist halt obdachlos. Was wirst du dann tun? Kaputt gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Kaputt gehen. Du hast einen Anwalt an deiner Seite, der mich nicht unterstützt, der hat angedroht, dass er eine einstweilige Verfügung erlässt. Wenn sie das Wasser nicht andreht, hat sie nicht getan. Jetzt redet er sich raus, er macht Urlaub und hilft mir nicht. Und ich stehe alleine da. Hm. Hast du mit dem Mieterbund mal irgendwie in Kontakt aufgenommen? Nein, ich bin da kein Mitglied. Und wenn du kein Mitglied bist, machen die gar nichts. Also ich habe es schon versucht, ja, aber die machen nichts. Nur wenn du Mitglied bist, boah, ist jetzt eh zu spät. Was hast du dir jetzt von dem Anruf hier bei uns versprochen, Manuel? Wir werden dir direkt nicht helfen können. Nein, natürlich weiß ich, dass ihr mir keine Wohnung aus dem Hut zaubern könnt. Das ist mir schon bewusst. Ich wollte einfach mal meine Geschichte erzählen. Wenn ich viel Glück habe, vielleicht hast du irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag für mich. Ich weiß es nicht. Ich bin im Moment verzweifelt. Man greift irgendwie nach jedem Strohhalm, bin ich nicht falsch stehen, Jürgen, dachte, ich rufe mal an und mache das einfach mal öffentlich. Ich finde, das sollte man einfach mal erzählen. In welcher Gegend wohnst du eigentlich? Ich kann es ruhig sagen, ich komme aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay. Ja. Mhm. Manuel, wir werden uns mal im Hintergrund ein bisschen schlau machen. Vielleicht fällt uns irgendwas ein. Ich weiß es nicht. Das ist nun nicht unser Fachgebiet hier, ja, klar. Mietgeschichten, aber dennoch wollen wir es mal versuchen. Okay. Das heißt, dann werden wir uns gegebenenfalls bei dir wieder melden. Okay. Und ich wünsche dir einfach viel Glück, dass du irgendwie da durchkommst. Das ist natürlich eine furchtbare Situation. Gibt es denn so aus dem Verwandten, Freundeskreis niemanden, bei dem du vorübergehend wohnen könntest? Nein, Freunde, die ein, zwei, die du hast, die haben sich komplett zurückgezogen. Familie, Verwandte gibt's keine. Ich bin da völlig auf mich alleine gestellt. Und habe da auch natürlich Schwierigkeiten, wieder in meinen Beruf reinzukommen. Mhm. Ich habe Abi, ich habe einen Meisterbrief, also ich habe sehr, sehr gute Perspektiven. Aber wenn du halt dein Obdach verlierst, dann wird es echt ist ganz schwierig. Du hast auch keine Beziehung? Ich bin Single. Mhm. Wie kommt das eigentlich, dass du, obwohl du offensichtlich so eine gute Ausbildung hast und gute Voraussetzungen mitbringst, in diesem Bereich keinen Job findest? Ich weiß es nicht, Jürgen. Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. ich bin natürlich bei der Agentur gemeldet und die Agentur meint, weil ich 40 Jahre bin, ich bin jetzt halt, ich habe schon Erfahrung, man kann mich jetzt nicht mehr, angeblich nicht mehr so hinbiegen wie jetzt ein 25-Jähriger. Mhm. Aber das alleine, ich habe von Juli bis Dezember 2015 allein über 200 Bewerbungen raus online und ich habe gute Papiere, das sagt mir jeder. Mhm. Ich weiß es nicht, warum ich abgelehnt werde. Ich weiß es nicht. Ich stelle mir das sehr frustrierend vor. Da ist einmal diese Situation, dass du aus deiner Wohnung, aus deinem Zuhause raus musst und dann noch keine Arbeit hast, das zermürbt einen ja. Das ist scheiße, ja. Ich mache das seit 2 Jahren mit. Das ist scheiße. Mhm. Das ist scheiße. Ich werde jeden Tag auf die Probe gestellt, dass ich ruhig bleibe. Mhm. Das ist wirklich schwer. Ich habe massive Existenzängste. Ich schlafe überhaupt nicht mehr. Ich bin eigentlich Tag und Nacht nur noch wach. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Ich bin völlig eigentlich ein Dross oder so. Mhm. Also, wir machen mal Folgendes. Wir rufen dich nicht gegebenenfalls zurück, falls wir da in Mietsachen irgendwas finden. Wir rufen dich auf jeden Fall jetzt mal zurück. Und gucken mal gemeinsam, ob wir irgendeinen Anhaltspunkt vielleicht für dich finden, okay? Okay. Das machen wir, Manuel. Dann bitte ich dich aufzulegen. Der Jürgen, unser Psychologe, ruft dich an. Ich drücke die Daumen, wünsche dir von Herzen viel Glück, dass doch vielleicht jetzt irgendetwas geschieht. Ich danke dir. Alles Gute. Danke fürs Tschüss. Jürgen. Ciao. Danke, ciao. 0800 22 050 50. Maria ist 64 und auch mein Gast. Hallo Maria. Hallo Maria. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Am besten stellst du mir ein paar Fragen. Ja, erstmal freue ich mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich freue mich, dass ihr mich noch angerufen habt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ja, dann hast du wahrscheinlich vorige Woche schon mal angerufen. Ja, genau. Ja, oder eine Mail geschrieben. Ja, super. Maria. Was ist denn der Grund, das Thema deines Anliegens? Ja, ich habe also seit 1,5 Jahren einen blinden Führhund, den ich mir sehnlich gewünscht habe seit Jahren. Also du bist nicht sehend? Bitte? Du bist nicht sehend? Ja, richtig. Und es macht mir sehr viel Spaß, mit dem Hund spazieren gehen zu können. Mhm. Aber alleine macht das nicht so viel Spaß. Ich bin also ganz alleine. Mhm. Ich habe halt noch ein paar andere Krankheiten und kann halt so 1 Stunde, 1,5, manchmal schaffe ich auch 2 Stunden schon mit dem Hund spazieren gehen oder spielen draußen oder sowas. Was hast du denn noch für Krankheiten? Ich habe seit 25 Jahren immer wieder Krebs. Brustkrebs, vor 4 Jahren bin ich an der Lunge operiert worden. Aber immer so Zufallsbefunde. Mhm. Ja, ich bin halt bisher, ich habe nie eine Chemo gemacht. Und der Zustand so aktuell ist? Gut. Gut. Würde ich sagen. Gut, das ist mal ein schöner Satz. Das Einzige, was ich halt habe, durch die Brustoperationen ist die Lunge mit bestrahlt worden und das fängt jetzt an, dass ich das spüre, dass ich halt öfter Luftprobleme kriege. Da habe ich ein Spray für im Moment noch. Mhm. Also ich brauche keinen Sauerstoff. Maria, bist du dein ganzes Leben lang schon blind? Nee, die letzten 20 Jahre bin ich ganz blind geworden durch leider einen Ärztefusch, einer, der es nicht konnte. Das heißt, es gab eine Augenbehandlung, die ist schiefgelaufen? Ja. Ach du lieber Himmel. Du bist komplett erblindet? Ja, auch einfach so da liegen lassen. Ja, ich bin nicht sofort blind geworden, sondern innerhalb von Monaten. Wegen welcher Erkrankung warst du denn in der Behandlung? Bitte? Wegen welcher Augenerkrankung warst du denn in Behandlung? Ich habe als Kind schon Netzhautablösung gehabt. Mhm. Die ist erfolgreich gelasert worden. Mhm. Und als ich so 41, 42 war, da sind dann wieder Blitze aufgetreten und hat man mir gesagt, die Netzhaut ist mittlerweile durchlöchert. Also kleine Löcher an mehreren Stellen. Aha. Und das hat man ambulant versucht, mit einem Vereisungsgerät zuzumachen. Aha. Und wie gesagt, der Arzt, der hat das Auge nicht festgestellt, sodass ich immer geblinzelt habe, wenn er mit dem Gerät kam. Mhm. Ja, und dann hat er die Nerven verloren, hat mir das Gerät auf die Brust geknallt und ist rausgegangen und hat so liegen lassen. Hey, hast du den angezeigt? Nee, ich habe nichts unternommen. Nee. Bin ich nicht in der Lage zu, habe ich keine Nerven für. Mhm. Ich habe 2 behinderte Kinder großgezogen. Mhm. Ich bin mit 35 Jahren Witwe geworden. Mein Mann war sehr schwer herzkrank. Ja, der war mit 27, war der schon Frührentner. Aber das ist ja eine Fülle von Schicksalsschlägen. Der Mann stirbt früh, du erblindest. Du hast zwei behinderte Kinder großgezogen. Welche Behinderung hatten die Kinder oder haben die Kinder? Wir sind der eine ist blind geboren und der zweite ist blind geworden, als mein Mann gestorben ist. Das ist ja absolut sonderbar. Und der Jüngste, der hat auch eine schwere Verhaltensstörung gehabt. Das war eine schwierige Geburt, dem ist der Kopf gequetscht worden bei der Geburt. Aber wie sonderbar, hat eine schwere Verhaltensstörung gehabt. Wie sonderbar, dass die Blindheit bei dir zufällig gekommen ist und dann ballt sie sich so in der Familie. Nee. Meine Großeltern waren auch beide blind. Und meine Schwester hat zum Beispiel, deren Kinder hat nichts. Dagegen, bei mir ist das voll durchgekommen. Wie hast du die letzten 10 Jahre verbracht? Was hast du hauptsächlich getan? Ich habe bis vor 2,5 Jahren, 8 Jahre lang intensiv meine Mutter gepflegt. Als blinde Frau hast du das geschafft? Ja, die hat hier nebenan gewohnt. Und wir waren ein eingespieltes Team. Die konnte nicht mehr laufen, aber die hatte gesunde Augen. Und die ist mit dem Elektroscooter, ist die noch jeden Tag mit mir bummeln gegangen und einkaufen. Und sie hat gesagt, oben, unten, rechts, links, finde ich die Sachen beim Einkaufen. Habt ihr euch gut ergänzt. Ja, genau. Und als sie dann gestorben ist, bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Das glaube ich, weil es eine wichtige Verbindung für dich war. Ja, wir haben also von Frühstück angefangen bis abends bis zum Zubettgehen alles gemeinsam gemacht. War denn die letzte Zeit sehr anstrengend, was die Pflege anbelangt? Ja, ich habe einen Pflegedienst dazu genommen. Weil das kannst du ja gar nicht schaffen, das geht gar nicht. Nee, ich konnte nicht mehr alles, weil ich durch die Lungenoperation auch viel Kraft verloren habe. Maria, jetzt habe ich in diesen wenigen Minuten schon gehört, dass da eigentlich ein schweres und schwieriges Leben hinter dir lag. Hinter dir liegt. Warum ich angerufen habe, haben wir ja nicht von gesprochen. Ich hab das aber schon verstanden, du bist einsam. Ja, ich brauche halt einen Kumpel, wo man mit spazieren gehen kann oder man Kaffee trinken geht oder sich einfach zu Hause hinsetzt und ein bisschen quatscht. Nun kann ich dir diesen Kumpel nicht nach Hause zaubern, das ist dir klar. Ich habe gedacht, ihr habt so oft Leute, die auch einsam sind. Ja. Und vielleicht meldet sich ja jemand, der vielleicht auch ein Handicap hat. Maria, das Problem ist, das sage ich ja immer wieder hier in der Sendung, dass wir diese Art von Kontaktbörse nicht leisten können. Dann besteht die ganze aber Sendung. Aber haben ja jetzt schon viele zugehört. Jetzt haben schon viel zugehört. Und es gibt natürlich auch immer rühmliche Ausnahmen, das stimmt schon, aber generell machen wir das so nicht. Aber nun ist es ja nun schon mal ausgesprochen, da hast du natürlich völlig recht. Ja, ich hatte auch eigentlich ich bin grundsätzlich, kann man nicht sagen, dass ich einsam bin. Durch den Hund habe ich ganz viele Kontakte. Aber du brauchst aber keine Leute, mit denen man sich immer wieder trifft. Ja. Also, ja, zwar hier und da mal, aber ja. Keine regelmäßigen Unternehmungen, sag ich. Wohnst du in einer Stadt? Ja, hier in Köln. Ach, in Köln. Ja gut, ja. Aber da muss es doch Möglichkeiten geben, dass du Kontakte knüpfen kannst. Es gibt so viele Sozialgruppen, Sozialverbände, Kirchen und Behinderten, Werkstätten und Gruppierungen. Ja, aber das Problem ist halt, bei vielen Sachen kann ich den Hund nicht mitbringen. Auf der anderen Seite, ich habe das auch noch ja nicht probiert. Ich weiß ja nicht, wo ich mich hinwende. Eben, das glaube genau, ich. Ich sehe das ja gar nicht. Ich glaube, klar. Ich glaube das nämlich auch, dass du das was noch gar nicht richtig versucht worden ist. Nee, aber ich habe kein Internet. Ich weiß nicht, wie ich an irgendwelche, wo ich eingetreten bin, das ist der Blindenverein. Ja, ist schon mal ein guter Schritt. Ja, genau. Und da habe ich zwar jemanden kennengelernt, aber den Mann habe ich jetzt einmal getroffen auf der Wiese mit Hund. Aber der hat so viele Interessen in alle möglichen Richtungen. Ich glaube nicht, dass der für sowas Zeit hat. Ich habe das Thema aber schon mal angeschnitten. Insofern ist es gut, dass du angerufen hast, denn da können wir dir wirklich behilflich sein und dich gleich versorgen mit einer ganzen Menge Telefonnummern, wohin du dich wenden kannst, um eventuell diese Kontakte zu knüpfen. Ja, aber ich kann mir die ja nicht aufschreiben. Du kannst mir die zuschicken und ja, ich, okay. Also wie wir dann, genau, wir rufen dich jetzt gleich mal zurück und dann regeln wir das im Hintergrund, wie wir das mit dir kommunizieren. Wir kriegen die Infos schon an dich ran, keine Sorge. Also. Und Köln ist ein wunderbares Pflaster für viel Kommunikation. Da habe ich gar keine große Sorge. Nein, ich habe auch kein Problem, Kontakte zu knüpfen. Also ich kann mit jedem Fremden in der Bahn mich unterhalten oder sonst was. Umso besser. Schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ja, ich bin nie zurückhaltend, ja, dass ich so fremdlich war oder so. Liebe nee, Maria, ich war immer offen. Jetzt musste ich ja sein, durch die ganzen Probleme musste ich ja immer natürlich, reden. Natürlich. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich zurück. Alles weitere regeln wir im Hintergrund und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn du nicht bald gut beschäftigt bist und einen netten Typ oder eine nette Frau kennenlernst. Ja, prima. Liebe Maria. Aber trotzdem finde ich das klasse, dass ich mit der sprechen durfte. Dankeschön, alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf. Vielen, vielen Dank. Ja, tschö. 0800 220 50 und hier ist der Christopher. Christopher ist 30. Guten Morgen, Christopher. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Christopher. Freue mich, dass du da bist. Und, wie bitte? Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ja, ich habe gerade eben den LKW ausgestellt. Ah, gut. So. Und zwar ist mein Thema zurück in die Gesellschaft. Was heißt das? Und zwar heißt das, genau, ich war drogenabhängig und alkoholabhängig und habe 6 Jahre meines Lebens in einer JVA verbracht. Und wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt draußen seit 4,5, knapp 5 Jahren. Ja. Habe eine stationäre Therapie danach gemacht, bin dann entlassen worden auf Paragraph 35, 36, wie sich das hier in Deutschland so schön nennt, Therapie statt Strafe. Und nochmal zurück zu fragen, diese 6 Jahre, die hast du in einem Stück verbracht im Knast? Nein, zweimal. Ich habe erstmal 2,5 Jahre verbracht und dann die letzten 3,5 Jahre in einem Stück, ja. Und was genau war die Anklage? Ich habe mehrere Anklagenschriften. Ich habe, ja, der von der Staatsanwaltschaft, der kam immer schon mit einem Trolley an, wenn er meine Akten hat, mitnehmen musste. Also ich war kein ungeschorenes Blatt, unter anderem illegale Einfuhr vom BTM, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Einbruch, Diebstahl, Brandstiftung. Brandstiftung? Warum Brandstiftung? Ja, und zwar habe ich damals mit einem Mittäter, haben wir ein Auto geklaut und wir wollten auf Diebesgut und er hat das Auto halb in den Graben gesetzt, das Auto konnte man nicht mehr wegkriegen. Er hat da Benzin hineingegossen und hat das Auto angezündet und dementsprechend auch eine Brandstiftung dabei. Du sagst, er hat es gemacht. Fühlst du dich ja nicht so mitverantwortlich? Ich war dabei und ich habe zwar nicht angezündet, aber ich war dabei. Und da von Deutschland Gesetz aus ist halt mitgehangen, mitgefangen. Ne? Bei all diesen vielen Sachen, die du da auf dem Kerbholz hast, wurden auch Menschen dabei verletzt? Nein, also ich habe nie einem Menschen was angetan. Ich bin immer eingebrochen, wenn Menschen halt nicht im Haushalt waren. Aber ich habe eigentlich auch bloß 2-mal in einem Menschenhaushalt, also in einem Wohnhaus, bin ich eingebrochen. Ich habe eher Firmen bestohlen oder ehemalige Arbeitgeber bestohlen, um mein Geld zu kriegen. Wie hoch waren diese Einkünfte in Anführungszeichen, wenn du jemanden bestohlen hast? Also alles zusammen, ja, da so an die 150.000 Euro. Also eine bunt gemischte Karriere, kann man sagen. Ja, richtig. Ja. Richtig bunt. So, und das fing eigentlich alles an im Jugendalter mit dem Joint rauchen und alles und hier mal Drogen ausprobieren und Alkohol. Ja, dann habe ich eine holländische Freundin gehabt und da habe ich offiziell 2 Kinder mit. Meine erste Tochter ist damals verstorben in der 26. Schwangerschaftswoche und da fing es eigentlich erst richtig an mit dem richtig starken Alkoholkonsum. Dann ist sie kurz darauf ist sie wieder schwanger geworden. Und dann kam meine Tochter auf die Welt, die heute auch lebt, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Ja, und nach 3 Monaten hat meine damalige Freundin mich verlassen. Und das war für mich dann das Ende. Dann habe ich auf nichts mehr geachtet, habe nur noch Scheiße gebaut. Welche Drogen hast du neben dem Alkohol noch konsumiert? Marihuana, Speed, Kokain, Pappen. Ich hab im Endeffekt alles ausprobiert, was auf dem Markt war, bis auf Heroin. Ja. Weil das hat mich irgendwie immer abgeschreckt, an der Nadel zu sitzen. Ja, und so fing das dann alles an. Dann war ich auf Flucht in Deutschland, weil da noch Kleinigkeiten in Deutschland offen waren, wegen meinem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bin auf Flucht gegangen nach Holland hin. Und da haben sie mich halt verhaftet mit einem europäischen Haftbefehl und haben mich auch gekriegt in dem Moment, wo ich vom Feiern wiederkam, wo ich voll auf Sendung war. Also ein richtig beschissenes Leben. Bis dahin war es ein richtig beschissenes Leben, ja, richtig. Ja, ja, dann überstellt worden an die deutsche Bundespolizei. Und dann kam erstmal die ganze Karriere Knastaufenthalt in Deutschland. Hier rein, da rein. Hier transportiert, dahin transportiert. Ja, und dann bin ich zu, ja? Insgesamt 6 Jahre, hast du vorhin gesagt. Insgesamt 6 Jahre, ja. Was, davor, hast du irgendwas gelernt? Hast du einen Abschluss gemacht? Ich habe damals eine Lehre angefangen als Kfz- und Lkw-Mechaniker. Aber nur angefangen? Hab die 6 Wochen vor Gesellenprüfung in den Sack gehauen. Das ist schön bescheuert. Weil damals meine Tochter verstorben ist. Da bin ich drauf hängen geblieben. Das war einer der Gründe, was ich einen Mist gebaut habe. So, jetzt bist du 4,5 Jahre draußen, sagst du. Ja. Was machst du im Moment? Du hast gerade was von Lkw gesagt. Fährst du Lkw? Ich fahre jetzt Lkw. Ich bin habe vor 3 Jahren einen Unfall gehabt, einen Arbeitsunfall. Habe vorher als Elektriker gearbeitet. Habe einen Unfall gehabt, bin von der Leiter gefallen, habe mir mein linkes Knie zertrümmert. Und ich wäre sonst für den Arbeitsmarkt nicht mehr geschickt. Und dann hat die Rentenversicherung mir meinen Lkw-Führerschein finanziert. Mhm. Und jetzt habe ich seit 27. November letzten Jahres habe ich meinen Lkw-Führerschein und bin seit dem 1. Dezember am Arbeiten als Lkw-Fahrer. Sehr gut. Heißt das jetzt, dass du wieder richtig Fuß gefasst hast im normalen bürgerlichen Leben? Ja. Also ich habe meine Haftzeit... Ich habe meine Haftzeit zum größten Teil abgegessen, bis auf 2 Jahre. Die habe ich mit rausgenommen auf eine Therapie. Ich habe eine Therapie gemacht, eine ambulante und eine stationäre, erste stationäre. Die habe ich 4 Wochen vor Beendigung in den Sack gehauen, weil sie meine Mutter das Bein abgenommen haben durch Diabetes. Dann bin ich für 4 Wochen wieder eingewandert und habe dann eine ambulante Therapie gemacht bei einer Diakonie. Die habe ich auch erfolgreich abgeschlossen, habe dementsprechend meinen Autoführerschein dadurch wiedergekriegt. Und Drogen finden keine Statt? Drogen spielen für mich in meinem Leben keine Rolle mehr. Keine Rolle. Es gibt keine kriminellen Handlungen mehr? Auch nicht, nein. Du hast deinen Job, du verdienst dein Geld, du fährst Lkw. Richtig. Bist du in einer Beziehung jetzt? Ich bin verheiratet seit 2 Jahren. Ah. Habe einen Sohn, der wird in August 2 Jahre und jetzt im Juni, also in 6 Wochen, werde ich wieder Vater einer Tochter. Na super. Also das heißt, nach so viel schlechten Zeiten, die hinter dir liegen, hast du jetzt Fuß gefasst und führst wieder ein normales Leben. Richtig. Und deswegen ist mein Thema ja auch wieder zurück in die Gesellschaft. Ja. Das heißt, du würdest sagen, das ist gut gelungen. Ja. Und ich würde sagen auch gleichzeitig dabei, ich bereue keinen einzigen Tag, den ich in der JVA verbracht habe. Weil das hat mich zu dem geformt, was ich heute bin und wie ich heute mein Leben sehe. Was hätte man in der JVA vielleicht noch besser machen können oder anders machen können, damit es noch besser für dich gelaufen wäre? Also ich muss dazu sagen, in den JVAs, wo ich gesessen habe, die ersten 2 Jahre habe ich 26 Anstalten gesehen durch diesen Transport. Ich sage so, in den JVAs, wo ich war, für mich persönlich, war alles hundertprozentig. Also die haben wirklich mit mir gearbeitet, ich habe mit denen zusammengearbeitet, ich habe mich nicht quergestellt. Klar waren unter den Insassen auch viele Machtkämpfe, wo ich auch dazwischen war, will ich auch nicht abstreiten. Aber wie auch der Herr Freitag gesagt hat, der in der JVA gesessen hat, diese Schutzabteilung, da musste ich zum Glück nicht drauf, weil ich da nichts mit zu tun habe, was drei Kinder angeht. Und es ist einfach so, wenn man sich nicht querstellt und auch vernünftig mitarbeitet, helfen sie auch ein. Nun hat ja der Kollege Freitag angerufen und hat erzählt, was für große Empörung gesorgt hat, dass in den Strafvollzugsanstalten die Sexualstraftäter oder die Kinderschänder oder Kindermörder es viel besser haben als ihren normalen Knackis, weil sie abgeschottet sind und besondere Therapie bekommen und bevorzugt behandelt werden. Stimmt das? Ist das deine Erfahrung auch? Ja, es ist einfach so, ich habe viel Scheiße gebaut, da stehe ich auch zu, aber bevor ein normaler Häftling irgendwie einen Ausgang kriegt, einen begleiteten Ausgang, hat er so viel Papierkram, das wird hier geprüft, das wird da geprüft, wird von der Anstalt abgelehnt, weil angeblich rückfahrgefährdet und so. Mhm. Und einer, der in der SOTA sitzt, also in dieser Sozialtherapie, mhm. wo die halt sitzen, die Kinderschänder und alles, die stellen einen Antrag und kommen nach 6 bis 8 Wochen das erste Mal mhm. mit Begleitung nach draußen hin. Das ist in was also das da, ist der größte ist wirklich, Fehler Vater Staat. Ja, da ist wirklich ein Fass aufgemacht worden am Freitag und ich bin wirklich entsetzt darüber. Ich wusste das nicht. Ich glaube, die meisten Menschen wissen das nicht, dass das so läuft. Werden wir Richtig. Bestimmt auch noch weiter diese Woche behandeln. Noch eine Frage, Christopher. Deine Partnerin, was sagt die so zu deiner Vergangenheit? Ich gehe mal davon aus, dass du ihr alles offen erzählt hast. Meine Frau und ich, wir kennen uns seit 26 Jahren. Ah. Also meine Eltern und die Tante und Onkel von ihr, die waren damals in der Jugend schon zusammen und dementsprechend war ich auch viel bei denen und meine Frau ist bei der Oma groß geworden und daher kennen wir uns schon jahrelang. Also die kennt deine ganze Karriere? Die kennt meine komplette Karriere, ja. Ja. Und bist du sicher, für, einfach, bist du für was? Dich, ja, bitte, was sagt sie? Nee, sie sagt einfach, sie ist froh, dass ich mein Leben so in den Griff gekriegt mhm. habe, weil sie kennt auch andere Personen, die es nicht hingekriegt haben. Ja, leider gibt es natürlich sehr viele. Christopher, ja. ich beglückwünsche dich sehr dafür, dass du das geschafft hast und dass du jetzt eine Familie hast, dass es dir gut geht, Arbeit hast, einen Beruf ausübst, der dir ja wahrscheinlich Spaß macht auch. Richtig. Das ist sehr gut. Gratulation. Schöne Grüße an deine Danke. Familie, deine Frau. Alles Gute für die Werde ich machen. Zukunft, euch allen. Schön, ja. dass du angerufen hast. Und ich bedanke mich, dass ich mit dir zu reden durfte über das Thema. Sehr, sehr gerne, Christopher. Mach's gut. Ciao. Alles klar, tschüss. 1.31 Uhr haben wir am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag ist ja Feiertag, aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind wir natürlich hier. Und da heißt unser Thema Suizid. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben oder die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen Angehörigen oder einen Freund, einen Verwandten, vielleicht einen Partner durch Freitod verloren haben. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Suizid. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Thema Suizid in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier geht's weiter mit Dagmar und Dagmar ist 68. Guten Morgen, Dagmar. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Dagmar. Du, ich habe heute Abend Hart aber fair gesehen. Ja. Und da ging es um die Raser. Die Raser, die ja auch durchaus mal ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Hier in Köln einige Menschenleben mittlerweile schon. Ja, nicht nur in Köln, ja. sondern deutschlandweit. Ja. Und ich bin eigentlich entsetzt über die Kuscheljustiz, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Das heißt also, dass diese jungen Kerlchen, das sind ja eigentlich immer männliche, Mädchen machen sowas, glaube ich nicht, mag es geben, weiß ich nicht, will ich mich auch nicht zu äußern, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass diese Jugendlichen, die sind ja meistens so zwischen 18 und 25, mhm. würde ich jetzt mal schätzen, mhm. ich weiß es nicht, mhm. dass die, die kommen dann natürlich irgendwann vor Gericht, weil sie ein Menschenleben auf dem Gewissen haben und werden dann zu Strafen, die keine sind, wieder mhm. entlassen. Mhm. Die verlassen sogar teilweise fies grinsend den Gerichtssaal. Mhm. Und sind dann, müssen dann, wie heißen diese Sozialarbeitsstunden oder so ableisten. Da lachen die drüber. Die lachen das ja, drüber. Da lachen die drüber. Wo sind wir mhm. eigentlich? Mhm. Ich bin so wütend. Domian, ich wollte nach der Sendung einschlafen, ich konnte es nicht. Ich mhm. habe gedacht, heute versuchst du mal Domian anzurufen. Ich habe leider die Sendung noch nicht ganz gucken können. Ich werde das heute Nacht machen. Genau. Ich habe aber ein bisschen reingezappt. Ja. Und da war der ehemalige Oberbürgermeister von Köln, Herr Schrammer. Richtig. Und auch noch eine Dame, die eine Tochter verloren Richtig. Hat durch einen Sexualstraftäter, glaube genau. ich. Und das hat mich auch sehr bewegt. In dem Moment habe ich das gesehen, als die gesprochen haben. Richtig. Und ich kenne diese Fälle ja hier auch aus Köln. Wir hatten ja einen Fall vor einiger Zeit. Da hat so ein bekloppter Raser ein Mädchen totgefahren. Ja, eine Radlerin. Eine Radlerin. Und weißt du, um was er sich gekümmert hat? Er war nicht entsetzt und geschockt, dass er das gemacht hat. Er hat sich um die Felgen seines Autos gekümmert. Ja, der Polizist sollte mit der Kreide nicht so dicht an die Felgen kommen, genau. Weil die haben 3.000 Euro gekostet. Das kann ich dir ganz genau sagen, ja. Ich kann das juristisch nicht nachvollziehen. Nein. Ich weiß es, ich kapiere es nicht. Der gesunde Menschenverstand ist empört darüber. Ja. Ich finde, solche Leute gehörten richtig hart bestraft. Ja. Und dann nicht mal ein bisschen Bewährung und 2 Jahre kein Führerschein oder so. Nein, richtig Knast. Richtig Knast und auf einen sehr langen Zeitraum keinen Führerschein. Es war heute in der Sendung doch auch von der Justiz ein Vertreter oder mehrere Vertreter da. Wie haben die das denn begründet? Kannst du das noch erklären? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Die haben jedenfalls das, was ich Kuscheljustiz veranstaltet, nenne. Da wird dann irgendwas von hinten nach vorne geholt und das ist im Grunde sind das nur Sprechblasen. Und du kriegst es eigentlich gar nicht mehr zusammen. Wirklich. Woran liegt das? Liegt es an den zu weichen Richtern? Ich denke mal ja. Ja. Ich denke ja, denn ich meine, im Grunde das, was sie da veranstalten, ist doch im Grunde nicht vorsätzlicher Mord, aber wie kann man das nennen? Die setzen doch voraus, dass es passieren kann. Die nehmen das billigend in Kauf. Billigend in Kauf, ja, genau, in Kaufnahme. Ja, genau. So. Und das ist doch für mich schon irgendwo eine Straftat. Mhm. Natürlich. Man hört ja immer wieder solche Fälle und immer wieder. Und du hast recht, das ist nicht nur auf Köln bezogen, sondern es ist bundesweit so. Richtig, Da wundert man sich nicht, dass die Leute so in die Justiz immer weniger Vertrauen haben? Ja, unsere Justiz, also wer an die noch glaubt, der ist sowieso verloren. Mhm. Das ist doch nun mal Fakt. Ich finde das, und da beginnt es bald politisch zu werden, wenn man so eine Aussage tätigt. Das darf eigentlich in einem Rechtsstaat, einem gut organisierten Rechtsstaat, darf das nicht der Fall sein. Da muss ganz man. Genau. Ja. Was glaubst du, was passieren müsste und sollte? Die Strafandrohung schon mal als solche, denke ich mal. Das wird das nicht ausschließen, dass es weiter passiert, aber es müsste ein Exempel statuiert werden. Mhm. So sehe ich das. Es gab ja mal, ich bin jetzt nicht in die Details informiert. Wir hatten ja mal einen harten Richter in Deutschland. Ja, ich weiß. Der dann aber, los, ne? Ja, der aber dann politisch völlig abgedriftet ist. Der lebt doch in Brasilien. Herr Schill, genau. Genau. Ich meine mich zu erinnern, aber das ist jetzt ganz, ganz grobe Erinnerung, dass. Der war in Hamburg, ja. Ja. Dass die Fälle, die man damals so gelesen hatte, die er hart verhandelt hat. Richtig. Das fand ich durchaus in Ordnung. Ja. Abgesehen von seinem politischen Quatsch, den er hinterher gemacht hat. Das können wir ja voneinander trennen. Genau. Ja, aber da war dann endlich mal richtig was los. Mhm. Ne? Finde ich auch. Weißt du, in anderen Ländern, ich sagte das vorhin auch zu deinem Mitarbeiter, wenn du dir da was erlaubst, ja, sei es in Asien zum Beispiel, da hast du aber gleich richtig was an der... hast du gleich was an der Hacke, ne? Dann muss dich doch auch sehr empören, was wir heute schon wieder hier gehört haben und Freitag auch, dass Sexualstraftäter so bevorzugt im Knast behandelt werden. Genau, ja. Das wusstest du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich habe mal 4 Jahre in Thailand gelebt und wenn du da einen Geldschein fallen siehst und bist mit dem Fuß, damit der Wind ihn nicht verweht, draufgetreten, hast du Knast gekriegt, weil du dem König aufs Gesicht gesprungen bist. Also nur als kleines Beispiel. Ja. Nun wollen wir uns vielleicht nicht solche Länder als Vorbild nehmen, aber das müsste alles irgendwie gerechter und härter geahndet werden. Darüber, glaube ich, sind wir beide uns ganz einig und ein großer Teil der Bevölkerung auch. Ja, ich denke auch. Und warum ändert sich da nichts? Ich verstehe es nicht. Ich habe zum Beispiel hier diese Fälle in Köln verfolgt. Mhm. Als die Urteile dann verkündet wurden, wurde das hier in unserer Zeitung, im Kölner Stadtanzeiger, wurde das berichtet. Und ein paar Tage später gab es Leserbriefe. Das war eine Flut der Empörung. Ja. Eine Flut der Empörung. Ja, aber es ändert ja leider nichts. Dennoch muss man es immer wieder betonen und immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht verändert sich dann doch irgendwie zumindest in der Haltung der Richter etwas. Ich danke dir deshalb für den Anruf, Dagmar. Ja, es war mir ein Bedürfnis. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss, ne? Danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Petra. Petra ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, danke, Petra, dass ich durchkommen durfte. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Das Problem heißt bei mir Schuldgefühle. Vor 3 Jahren ist meine Mutter gestorben und ich habe die Pflege meines Vaters übernommen, der Parkinson hat. Mhm. Am 7. Februar ist er das erste Mal gestürzt. Und ja, das in der Uniklinik ist wunderbar gelaufen. Wo ist er gestürzt? Ist er zu Hause gestürzt? Zu Hause gestürzt, ja. Wie ist das passiert? Das weiß ich nicht. Du warst nicht dabei? Nein, nein. War niemand dabei sonst? Nein, er hat sich also selber ans Telefon gerobbt. Mhm. Und hat mich angerufen und wir haben dann den Rettungsdienst benachrichtigt. Mhm. Ich wollte eigentlich, dass er in Düsseldorf bei uns in die Geriatrie kommt, mhm, aber es war kein Platz frei. Ich höre da im Hintergrund jemanden sprechen oder rufen. Ist das bei dir? Entschuldigung. Und ist das bei dir, was ich hier höre? Nee, ich habe Lautstärke jetzt ausgeschaltet. Ach so, okay, gut, dann ist es gut, ja. Er ist dann nach Wuppertal gekommen, mhm, ist dann nochmal gefallen, mhm, auf das gleiche Bein. In der Klinik? In der Klinik. Mhm. Ist dann in die Reha gekommen, das sah auch sehr gut aus. Wir, mhm, haben zu Hause alles soweit auf den Mann gebracht, dass wir ihn pflegen konnten. Mhm. Er hatte einen Wannenlift etc. pp. Das habe ich alles mit meiner Tochter gemacht. Mhm. Ist dann in der Reha nochmal gestürzt. Er hatte innerhalb von, ich sag jetzt mal, 6 Wochen 3 Oberschenkelhalsbrüche. Also es waren 3 verschiedene Brüche oder immer an derselben Stelle? Nein, er hatte 2 rechts, einen links. Und danach war klar, dass er nicht mehr nach Hause kommen kann. Ist er jetzt in einem Pflegeheim? Mein Vater ist letztes Jahr im Pflegeheim verstorben. Er wollte nie in ein Pflegeheim. Wie lange war er dann noch im Pflegeheim? 26 Tage. Weswegen hast du ein schlechtes Gewissen? Er wollte nie in ein Pflegeheim. Das Und ich bin die letzte überlebende Tochter von ihm. Er war da geistig noch ganz klar. Geistig war er klar, aber durch seine Parkinson-Erkrankung hatte er natürlich auch Sprachfindungsstörungen, mhm, und konnte sich nicht mehr so ausdrücken. Aber er hat das völlig klar realisiert, dass er dann in ein Pflegeheim kam. Ja. Ja, natürlich. Wenn er und hat er zu dir gesagt, ich will das nicht, bitte nimm mich wieder mit nach Hause? Vor Jahren hat er schon das gesagt, dass er nicht in ein Pflegeheim wollte. Ja, ich meine, als es dann soweit war, hat er es dann nochmal gesagt? Er hat sich arrangiert, aber diese 26 Tage, ich weiß nicht, ob er daran zerbrochen ist. Er hat das sich ist mein Problem. Ja, er hat sich arrangiert, heißt, er hat nichts gesagt mehr. Er konnte auch nicht mehr so sich ausdrücken. Aber er hätte sagen können, ich will nicht. Hätte er das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es konnte nicht. Er denn überhaupt noch ein bisschen sprechen? Als ja, er konnte sich noch ja, gut, artikulieren. Gut, dann hätte aber, er das auch sagen können. Aber ich habe ihn nur verstanden. Keine Außenstehenden mehr. Gut, aber das hätte er dann ja zu dir sagen können. Ja. Glaubst du, dass er es aus Rücksicht auf dich nicht gemacht hat oder hat er es eingesehen, dass es nicht geht zu Hause mehr? Ich weiß es nicht. Das ist mein Problem. Mhm. Ehrlich gesagt. Hättest du es denn so im Nachhinein betrachtet geschafft zu Hause? Mit viel Anstrengung? Ich hätte meinen Beruf aufgeben müssen. Mhm. Gebe ich ehrlich zu. Und ob ich das gewollt hätte, weiß ich nicht. Wäre das denn finanziell überhaupt möglich gewesen? Ja. Das ja? Ja. Finanziell wäre das kein Problem gewesen. Andererseits, ja, wie gesagt. Ne? Also wenn du so sagst, nein, finanziell wäre das kein Problem gewesen. Das heißt, da ist genug Geld da gewesen bei euch. Ja. Hättest du denn dann nicht eine 24-Stunden-Pflege ins Haus nehmen können? Grundsätzlich gesehen schon. Aber... Warum hast du es nicht gemacht? Ich hätte es lieber selbst gewollt. Und gemacht. Aber das wäre für ihn auch wahrscheinlich schon eine große Hilfe gewesen, wenn er gewusst hätte, ich bin zu Hause. Ja, aber nach 3 Oberschenkelhalsbrüchen im Rollstuhl wäre das nicht mehr gegangen. Aber mit einer Pflegekraft schon. Das stimmt, ja. Hast du damals darüber nachgedacht, eine Pflegekraft ins Haus zu holen? Nach dem 2. Oberschenkelhalsbruch, ja, nach dem 3. nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Weil das dann durch diese Operationen und die Narkosen bei meinem Vater teilweise geistig und sprachlich so ins Negative gegangen ist, dass das nicht mehr funktioniert hätte. Er hätte also praktisch keine andere Person mehr geduldet als meine Tochter und mich. Aber so musste er ja andere Personen dulden im Pflegeheim. Ja, das hat er. Aber nur 26 Tage. Glaubst. Er war auch dann in einer Kurzzeitpflege, weil das Krankenhaus uns rausgeschmissen hat. Glaubst du, diese Gedanken sind dir sicher durch den Kopf gegangen, dass er eventuell zu Hause länger gelebt hätte? Nach einem Oberschenkelhalsbruch ja, nach den anderen nicht mehr, nein. Das wäre nicht mehr tragbar gewesen. War das eigentlich so schon abzusehen für euch, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird nach dem 3. Bruch? Ich sag mal, er hat schon nach dem Tod meiner Mutter, in Anführungszeichen, das Zepter etwas abgegeben. Oh Petra, ich verstehe deine Gefühle sehr gut. Und ich glaube, ich hätte die Gefühle auch, die du hast. Also ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen schuldig. Er hatte noch eine schöne Zeit, aber eine kurze Zeit. Und diese kurze Zeit hätte er vielleicht zu Hause verbringen können. Ja. Mit viel Aufwand, aber es war genug Geld da und Räume habt ihr auch? Wir haben auch genug Räume, ja. Was sagt denn deine Tochter? Meine Tochter, die mich unterstützt hat, sagt, sei froh, dass er im Pflegeheim gestorben ist. Stell dir vor, du wärst morgens zu ihm gekommen und die Rollos wären nicht hoch gewesen, so wie er es sonst gemacht hätte. Und hätte irgendwo da gelegen. Aber ich habe das doch so verstanden, dass ihr, wenn, dann in einem Haus gewohnt hättet. Nein. Mein Vater hat ungefähr 100 Meter von mir entfernt. Ach so, okay. Ich bin jeden Morgen dann zu ihm gegangen und habe ihn gepflegt. Hättest du rein theoretisch dafür ein paar Wochen auch in das Haus ziehen können? Mit Sicherheit, ja. Aber wie gesagt, ich bin allein, es macht mir auch keinen Vorwurf aus der Familie. Nee, ich verstehe das. Das geht allein in dir vor. Ja. Ja, ich verstehe. Und ich bin die Jüngste, bin die Letzte. Petra, ich glaube, ich muss es dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, dafür gibt es keine wirkliche Lösung. Da musst du mit dir einen Frieden finden. Ich verstehe, dass du so denkst. Ich glaube, ich würde auch so denken. Ich würde auch denken, mein Gott, hättest du das doch gemacht, noch 26 Tage oder einen Monat oder so 2 Monate. Aber nun ist es, wie es ist. Man kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Dagegen stellen muss man ja all die Zeit, die du dich auch wohl sehr liebevoll um deinen Vater gekümmert hast, die all das wird ja dadurch nicht kaputt gemacht, weil du vielleicht am Ende einen Fehler gemacht hast. Mhm. Es gibt ja so, wie du es gerade geschildert hast, hast du dich ja intensiv um deinen Papa gekümmert. Ja, ja, ich war auch jeden zweiten Tag im Pflegeheim. So, klein. Das warst du und auch vorher. Da war, ich meine, da habt ihr euch ja auch um ihn gekümmert. Mhm. Das muss man ja auch alles, man muss das alles ja im Ganzen sehen. Und insofern würde ich davon keiner von Schuld, Schuld ist zu groß. Schuld, das Wort passt nicht. Vielleicht ist es ein Fehler gewesen, ja, vielleicht. Aber wie gesagt, das andere Gute, was du getan hast, steht auch groß im Raum in deiner Vergangenheit. Versuche einfach. Ich glaube auch nicht, dass mein Papa mir einen Vorwurf macht. Keine genau. Frage. Genau. Wenn du, das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, wenn du dich so in ihn hineinversetzt, wenn du heute mit ihm darüber reden könntest von oben, was würde er wohl sagen? Würde er sagen, Mensch Mädchen, ich kann es verstehen, das war zu hart. Würde er so reagieren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wäre heute stolz auf mich. Mhm. Aber er fehlt. Petra, du musst für dich einen Weg finden, zum Frieden zu kommen. Manchmal gehört zum Frieden kommen auch dazu, dass man eingesteht, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Ja. Und manchmal muss man sich dann auch selbst irgendwann vergeben können und sich nicht zermürben. Es ist vielleicht ein kleiner Fehler gewesen, aber du hast, wie gesagt, am Anfang so viel Gutes getan für deinen Vater und für deine Eltern. Worauf sie wahrscheinlich verdammt stolz sind, deine Eltern. Ja. Ich möchte dich jetzt nicht so allein lassen. Das war jetzt ein sehr intensives Gespräch. Ich möchte sehr gerne, dass mein Psychologe dich nochmal anruft. Psychologen haben nochmal eine andere Sicht auf die Dinge als so vielleicht du und ich, die wir normalen Menschen. Mhm. Kann ja nicht schaden. Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen, liebe Petra, und der Jürgen ruft dich gleich zurück. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Hier ist Rosemarie, 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Rosemarie. Ich rufe an, weil es wahrscheinlich eine neue Betrugsmasche gibt. Auf jeden Fall ist es bei mir der Fall als erstes gewesen. Und zwar hat mich eine Dame angerufen, hat sich mit Namen genannt und sie würde von der Zentrale anrufen. Sie dürfte das eigentlich mir gar nicht sagen, aber aus Kulanz, damit ich noch Zeit habe, weil der Anruf kam in der Früh. Von welcher Zentrale? Von meiner Bank. Ach, aber Bank. Ich weiß nicht, ob sie Bankzentrale gesagt hat oder bloß Bank, weil ich war so fix und fertig. Mhm. Und nachmittags um 4:30 werden meine Konten gesperrt vom Gerichtsvollzieher. Sagte sie? Ja, sagte sie. Mhm. Dann hat sie gesagt, ob ich irgendwelche Außenstände habe oder so. Und dann habe ich gesagt, also ich habe überhaupt keine Außenstände. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Dann hat die gesagt, ja, vielleicht haben sie am Telefon mal ja gesagt, wenn sie von so Gewinnspielen angerufen worden sind. Und dann habe ich gesagt, kann ich mich auch nicht entsinnen, weil ich weiß, dass man da nicht mit ja antworten darf. Mhm. Dann hat sie gesagt, naja, ich gebe Ihnen jetzt hat sie sich die Akte kommen lassen, um was es wirklich ging. Hat das Aktenzeichen mir auch gesagt und hat gesagt, ja, es geht um Gewinnspiele. Dann hat es mir eine Telefonnummer gegeben, das war eine Münchner Nummer von der Kanzlei und da auch wieder den Namen und auch den Namen von den Herrn, den ich da an der Strippe hatte. Und der hat gesagt, ja, er kann da gar nichts machen. Das heißt, du hast dann diese Kanzlei in München angerufen? Ich habe die Kanzlei dann angerufen. Kanzlei heißt ein Rechtsanwalt? Ja. Ja. Und ich war ihm so durcheinand und Dings. Auf jeden Fall habe ich da angerufen und dann hat er gesagt, ja, er hätte mir drei Briefe geschrieben, weil er ist der Rechtsanwalt von der Gegenpartei und ich hätte nicht geantwortet. Ich sage, ich habe keine Briefe bekommen. Und die Dame, die mich vorher angerufen hat, die wollte halt jetzt von ihm wissen, was sie machen soll. Sie ruft mich in 10 Minuten nochmal an, hat der von der Kanzlei gesagt, er kann da gar nichts machen. sie soll halt bei der Gewinnhotline da anrufen und schauen, ob man das nicht, den Betrag, den ich, der eben da fällig ist, ob man den nicht reduzieren kann oder was man halt machen könnte. Um welchen Betrag handelte es sich denn? Da hat es jetzt sich um 1600 Euro gehandelt. So, also ein Hin und Her. Ja, ja, ein Hin und Her. Und dann, was wollten die dann von dir letztendlich? So weit ist es dann gar nicht mehr gekommen, weil ich bin dann stutzig geworden. Erstens wegen der Telefonnummer, die mir total unbekannt war und die war auch nicht aus dem Frankfurter Raum. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also ich kann das alles gar nicht glauben. Und dann ist sie ein bisschen pampig geworden, hat gesagt, na, ich habe es Ihnen ja nur gut gemeint, wenn Sie das nicht wahrnehmen wollen, dann hat sich das erledigt und hat dann aufgelegt. Das heißt, wenn du weicher gewesen wärst, wenn du mehr darauf eingegangen wärst, hätte sein können, dass du irgendwie 1600 Euro zahlen. Ja, oder die hätte vielleicht gesagt, ja, ich habe jetzt mit der Gewinnhotline verhandelt und sie brauchen jetzt bloß 700 zahlen oder irgendeine Summe. Wie schade, dass es nicht so weit gekommen ist, dann hätten wir das jetzt mal besser verstehen können, wie die dann an das Geld hätten kommen wollen. Ja, wie gesagt, aber die hat ja dann aufgelegt, wie sie gemerkt hat, dass ich da nicht richtig ziehe. Mhm. Und ich habe dann anschließend, weil die Nummer war ja in meinem Telefon ersichtlich, da habe ich da angerufen, da ist überhaupt keiner hingegangen und da war bloß ein ganz komischer Pfeifton, als wenn es gar nicht existiert, die Nummer. Hast du denn die Polizei benachrichtigt? Nein, ich wusste nicht, ob ich das der Polizei melden muss. Doch, das rate ich dir sehr dringend, wenn das nämlich ein neuer Trick ist, da sind die sehr interessiert dran, dann solltest du eine genaue Aussage machen, das kann für die Polizei alles nützlich sein. Mhm, aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe die Telefonnummer von der Kanzlei, ich habe den Namen von der Kanzlei und von der Dame, ich meine, die stimmen wahrscheinlich alles nicht. Egal. Melde dich morgen bei der Polizei, Rosemarie, und erzähl den ganzen Vorgang. Die werden schon konkrete Fragen stellen. Ja. Jede Aussage ist wichtig. Okay. Und gut, dass du nicht reingefallen bist. Nee, weil ich, wie gesagt, ich bin davor. Ja, sie hat noch gesagt, ja, machen Sie Ihre Sachen alle noch alleine und sind und so. Ja. So quasi, ob ich jetzt vielleicht schon senil bin, auf die Tour. Und ich kann mir vorstellen, dass da, wenn einer ein bisschen empfindlich ist, dass er darauf reinfällt, weil ich war ja nervlich fertig. So, sehr gut, dass es gut gegangen ist und du rufst morgen die Polizei an. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, wiederhören. Jo. Und hier ist Julia, 22. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, ich war so heute auf Facebook unterwegs und die ganze Zeit schon und da habe ich gesehen, dass der Sohn von Uschi Klaas mal wieder gedacht hat, er müsste so seine ganze Familie irgendwie in die Öffentlichkeit ziehen und hat die Nummer von seiner Mutter veröffentlicht und von seiner Ex-Freundin, glaube ich. Ach du lieber Gott. Heute, du hast es gerade gesehen? Ja, ich habe das in meiner Startseite gesehen. Ich weiß nicht, irgendjemand hat das geliked oder kommentiert, ich weiß es nicht genau. Und er hat die Privatnummer von Uschi Glas veröffentlicht auf Facebook? Ganz genau, ja. Ach, und ich frage mich immer so, warum macht man sowas? Was hat er denn geschrieben noch zu seiner Mutter? Ja, er hat so Wörter geschrieben mit so Sternchen noch, ja, wie nennt man das denn? Oh ja. Ja, ich verstehe schon. Also Schimpfwörter mit Sternchen, damit jeder kapiert, was gemeint ist. Genau das. Und irgendwie hätten sie ihm seinen Hund weggenommen und der ist ja eh nicht so ganz, glaube ich, bei groß. Und deswegen war das jetzt der Grund für ihn zu sagen, ja, jetzt veröffentliche ich die Nummer von meiner Mutter und von meiner Ex-Freundin, da könnt ihr da anrufen und könnt euch mal ein Bild darüber machen, wie die wirklich sind, weil im Endeffekt wären das alles keine ehrlichen und netten Menschen und hat das einfach alles so, ja, preisgegeben. Das wird wahrscheinlich dann morgen groß in der Presse aufgegriffen. Vermute ich, neulich war ja schon mal etwas, wo er seine Mutter beschimpft hatte. Genau, und ich verstehe halt einfach nicht, warum muss man so familiäre Sachen in die Öffentlichkeit tragen? Ich meine, wenn ich zu Hause Stress habe, ich schreibe das nicht auf Facebook oder sonst irgendwo hin. Mhm. Man kann das untereinander klären, auch wenn ich berühmt bin oder irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehe. Das sind keine Dinge, die andere Menschen angehen, die fremde Menschen angehen. Und man sollte einfach die Größe besitzen und zu sagen, man macht das unter sich aus und nicht irgendwie auf Plattformen, die dafür da sind. Das sehe ich genauso. Ich weiß nicht, was da für ein Konflikt herrscht zwischen den beiden, aber dieser Konflikt geht uns, die Öffentlichkeit, auch gar nichts an, finde ich. Genau das sollen die untereinander klären, und dass das so öffentlich ausgetragen wird, tut mir für die Uschi Glas wirklich sehr leid, muss ich sagen. Das stimmt. Also mir geht's genauso, weil ich immer sagen muss, sowas bleibt in der Familie und das braucht nicht irgendwie nach außen getragen zu werden. Dafür sind Plattformen einfach nicht geeignet. Liebe Julia, deine Meinung zu diesem Thema ganz aktuell. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Benjamin Fließ und Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und übermorgen heißt unser Thema Suizid. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.